Als die Römer frech geworden, Sim, Sim, Sim, Sim, Sim, Sim, zogen sie nach Deutschlands Norden. Sim, Sim, Sim, Sim, Sim, Sim, vorne beim Trompetenschall, de, de, de, de, de, ritt der Generalfeldmarschall, de, de, de, de, de, Herr Quintilius Varus. Quintilius Varus. O Quintili, armer Feldherr, sim, sim, sim, sim, sim, sim, dachtest du, dass so die Welt wär? Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Er geriet in einen Sumpf, sim, sim, sim, sim, sim, verlor zwei Stiefel und einen Strumpf, sim, sim, sim, sim, sim, und blieb elend stecken. Und blieb elend stecken. Schnitzereting, Schnitzereting, Schnitzereting, Ting, Ting, Ting. Als die Waldschlacht war zu Ende, sim, sim, sim, sim, sim, sim, rieb Fürst Hermann sich die Hände, sim, sim, sim, sim, sim, sim, und um seinen Sieg zu weihen, lud er die Cherusker ein, zu nem großen Frühstück. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Zu nem großen Frühstück. Schnitzereting, Schnitzereting, Schnitzereting, Ting, Ting, Ting. Hei, da gab's westfälischen Schinken, sim, sim, sim, sim, sim, sim. Bier, so viel man wollte trinken, sim, sim. Auch im Zechen blieb er Held, doch auch seine Frau Tusnelt trank walkürenmäßig, trank walkürenmäßig. Nur in Rom war man nicht heiter, sondern kaufte Trauerkleider, sim, sim, sim, sim, sim, sim, gerade als beim Mittagsmahl. Sim, sim, sim, sim. Augustus saß im Kaisersaal, sim, sim, sim, sim, sim, kam die Trauerbotschaft. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Kam die Trauerbotschaft. Erst blieb ihm vor jähem Schrecken, sim, sim, sim, sim, sim, sim, ein Stück Pfau im Halse stecken, sim, sim, sim, sim, sim, sim, dann geriet er außer sich, sim, sim, sim, sim, sim, und schrie, Varus, Fluch auf dich, sim, sim, sim, sim, sim, rede legiones, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Rede legiones. Und zu Ehren der Geschichten, sim, sim, sim, sim, sim, sim, zahlt ein Denkmal man errichten, sim, sim, sim, sim, sim, Deutschlands Kraft und Einigkeit, sim, sim, sim, sim, verkündet es jetzt weit und breit. Sim, sim, sim, sim.